Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, Herr Kollege Wedel. Für die Piratenfraktion erteile ich als nächstem Redner Herrn Kollegen Oliak das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebes Plenum. Zunächst möchte ich auf die positive Seite dieses Antrags eingehen, der meines Erachtens nach in den Ausschuss den Weg nehmen sollte. Denn bei der Annahme des Antrags bekennt sich der Landtag erneut zu einer Öffnung des Regierungswesens in Nordrhein-Westfalen und mehr Bürgerbeteiligung. Das ist gut und richtig so, als Piraten befürworten wir diese Ziele. Leider jedoch steckt der Teufel wie so oft im Detail. Wir lesen die wohlklingenden Formulierungen, aber es sind nur leere Worthülsen. Schön, Transparenz. Da die Regierungskoalition nach einem Crashkurs mal schnell beweisen wollte, dass sie das mit dem mehr Bürgerbeteiligung verstanden hätte, da fehlt ein Wort am Ende. Gesetz, Transparenz, Gesetz. Wie wenig offenes Regierungswesen und Teilnahme von der Koalition bisher verstanden wurde. Dafür ist dieser Antrag selbst ein hervorragendes Beispiel. Seit 2010 wurde von den Politikern in geschlossenen Arbeitsgruppen rumformuliert und der Zwischenstand ist eine Art Ergebnis, das hier nun als Antrag wieder präsentiert wird. Ich finde es auffällig, dass beständig von einer Open Government Strategie gesprochen wird, aber über Analysen kein Wort verloren wird. Offenes Regierungswesen und darin enthaltene offene und freie Daten sind keine Angelegenheiten, die man mal eben im Vorbeigehen erledigt. Sowas denkt man eher in Jahrzehnten oder gar Generationen. Ich vermisse deutliche Hinweise zum Grundgedanken des Projektes. Was sind die kulturellen Folgen? Was bedeutet das für alle Beteiligten, die einzelnen Ministerien, Austausch mit Kommunen, die rechtlichen Grundlagen? All diese Dinge fehlen. Wo ist die Ausschreibung? Und was haben Sie eigentlich in den letzten 2 Jahren in diesem Zusammenhang gemacht, an die Bürger herangetragen oder geschweige denn dort einmal die Bürger gefragt? Kurzum, wo sind die Dokumentationen der bisherigen Geschehnisse? Bis 2013 möchten Sie eine vielleicht perfekte Strategie fertiggestellt haben, an der es da nichts mehr zu rütteln gibt? In einer Zeit, in der die neu gekauften Computer veraltet sind und der Händler bereits das Nachfolgemodell im Schrank stehen hat? An einzelnen Stellen sind Hoffnungsschimmer. Es werden zu Recht offene Standards und freie Lizenzen angedacht. Doch beim letzten Punkt, der Beauftragung der Landesregierung, Wettbewerbe durchzuführen, fehlt dieses Detail. Selbstverständlich sollten diese in öffentlichen Wettbewerb geförderten Anwendungen, Inhalte und Daten unter einer freien Lizenz stehen. In der vergangenen Legislaturperiode gab es mit den Online-Konsultationen zur Eine-Welt-Strategie, zum Medienpass, ein Papierdokument, und zum Jugendmedienschutz erste Schritte bei der Bürgerbeteiligung. Hier und da gibt es auch schon kleine Open-Data-Inseln, aber dieses Internet, es besteht nicht mehr aus kleinen Seen mit kleinen Inseln, auf denen man Daten wie auf Mülldeponien ablagert. Es sind Flüsse, die Inhalte direkt transportieren müssen. Spätestens seit 1999 ist dies, einmal Fachsprache, mit RSS, Rich Site Summaries, Inhalte, die man selber abonnieren kann, als Standard einfach der Fall. Zur Erinnerung, das war vor 13 Jahren. Lassen Sie uns doch schon vor der Entwicklung einer Open Government Strategie fehlertolerant und ergebnisoffen damit beginnen. Nicht nur im Ausschuss, wenn Sie der Übergabe zustimmen. Durch die LMV Blume gesprochen. Öffnen Sie Ihr seit Oktober letzten Jahres brachliegendes Blog unser.nrw.de für Ihre Arbeitsgruppen. Veröffentlichen Sie beispielsweise die Kabinettsbeschlüsse, passen es technisch an die Gegenwart an, lassen auch alle Suchmaschinen mal alle Parlamentspapiere und Seiten erfassen, bevor Sie schon wieder mit einer neuen, starren Konzeption eine weitere Baustelle namens Zukunftsforum Digitale Bürgerbeteiligung eröffnen. Sie haben den Anfang eigentlich schon gemacht. Und wir helfen Ihnen wirklich gerne dabei, diese Ideen weiterzuentwickeln. Konstruktive Kritik muss erlaubt sein. Danke an alle Freiwilligen und Piraten, die es möglich gemacht haben, dass wir zum Beispiel seit heute die Haushaltsentwürfe 2011 und 2012 grafisch vereinfacht unter haushalt2012.piratenfraktion-nrw.de für jedermann zugänglich vergleichen können. Das ist Open Government. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Oliak. Wenn ich recht informiert bin, war das Ihre erste Plenarrede im Landtag Nordrhein-Westfalen. Dazu herzlichen Glückwunsch im Namen des Vorsitzenden.